aber ich höre Felix! Ich muss ausspeien, um nicht zu morden. Beherrsche dich. Was hilft dir das? Nichts. Doch du wirst verstehen. Widersetze dich nicht im Glück deines Sohnes. Sag ihm nichts. Du bist alt, ich auch. Wir müssen schweigen. Ich werde ihm nichts sagen. Nichts. Diese Dinge. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Meine Leute kommen bald vom Feld. Die Kinder, die den Schnitt an das Wasser brachten, waren ganz braun gebrannt. Leb wohl. Leb wohl.

Ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten. Auch recht. Was fehlt dir? Was schlug dir im Kopf? Lass mich nicht so allein. Und so? Nein! Du sollst mich ansehen und es mir sagen. Schweig! Und so? Wie gehst du lieber? Willst du schweigen? Schweig! Das Kind. Die Füße von Hunden gerüttelt, wie die Mähne von Freifel und Ohren, eine Zählmann in Deutsch in den Augen. O Liberina zum Flosse, auch hier liegt zum Flosse, auf Blumen strüte ich stärker, als das Wasser die Hand ergeht. Setzen.

Hörst du? Wir wollen von anderem reden. Thank you. anderes, aber es ist sehr fröhlich, sehr süß oder sehr bitter. Was fehlt dir? Lass mich! Das sind nicht die Stunden, um traurig zu sein. Nimm den Kranz! Orangenblütenzweig gebracht, den sie an die Brust heften muss. Ihr habt ihn gebracht, das will ich sein. Warum fragst du, ob er mir den Zweig gebracht hat? Hast du Hintergedanken? Nein, was für Hintergedanken sollte ich haben? Du kennst mich, du weißt, dass ich keine Hintergedanken habe, aber sage mir das, was bin ich wirklich gewesen? Öffne dein Gedächtnis, sprich es auf, auf zwei Richter und eine ehrliche Hütte ist zu wenig, das ist der Stachel. Wozu kommst du? Zu deiner Hochzeit. Ich war auch von Schau jetzt mit deinen beiden Händen, ich kann dann umbringen, aber nicht des Pein. Und das Geld, das so glänzt, zeigt mein Freund. Ich bin ein heißblütiger Mann und will nicht, dass man meine Stimme auf all diesen Büchern hört. So könnt ihr nicht weiterleben. Du hast nicht vergangenes ausgraben. Sie hat recht. Ich dürfte nicht einmal mit ihr sprechen. Aber es erhitzt mir das Blut, was du kommst, für mich anzuschauen. Und so hinter mich den Mann, den miteinander plaudern? Nein, ihr könnt nicht. Oh, Ganz zu sehen. Wir wollen sofort zur Kirche fahren. Eilt es dir so sehr? Ja. Ich will deine Familie allein mit ihm bleiben und nur deine Stimme. Umarme mich so fest, dass ich mich nicht von ihr lösen kann. Willst du nicht schweigen?